Der versiegelte Engel von Nikolai Leskow. Gelesen von Schalkmar. Erstes Kapitel. Es war um die Weihnachtszeit, am Vorabend des Wassilitschtages. Das Wetter ließ sich sehr ungnädig an. Einer der grausamen Landstürme, welche die Winter in den Wolgasteppen berüchtigt machen, hatte eine Menge Leute in den abgelegenen Gasthof getrieben. Ein Bauernhaus inmitten der flachen, unabsehbaren Steppe. Dort hatten sich auf einem Haufen Adelige, Kaufleute, Bauern zusammengefunden. Russen, Mordwinen und Tschuwaschen. Auf Rang und Würden konnte man in einem solchen Nachtquartier keine Rücksicht nehmen. Wohin man sich wendet, alles ist gedrängt voll. Die einen trocknen sich, die anderen wärmen sich. Die Dritten suchen ein, wenn auch noch so kleines Plätzchen, auf dem sie bleiben können. In der dunklen, niederen, mit Menschen überfüllten Stube herrscht eine schwere Schwüle und der dichte Dampf der nassen Kleider. Nirgends ist ein unbesetzter Fleck zu sehen. Auf den Pritschen, dem Ofen, den Bänken und selbst auf dem schmutzigen Erdboden, überall liegen Menschen. Der Hauswirt, ein mürrisch blickender Bauer, zeigt weder über seine Gäste noch über den Verdienst irgendwelche Freude. Zornig schlägt er das Tor hinter den zwei Kaufleuten zu, die als letzte auf Schlitten in den Hof gekommen sind. Er schließt die Pforte ab, hängt den Schlüssel unter den heiligen Schrank und erklärt entschieden: »Nun kann kommen, wer will, und wen er mit dem Kopf ans Tor schlägt, ich mach nicht auf.« Aber kaum hat er es gesagt, seinen weiten Schafspelz abgelegt, sich mit breiter Gebärde auf Raskolniki-Art bekreuzigt und sich fertig gemacht, auf den heißen Ofen zu klettern, als jemand zaghaft an die Scheibe klopfte. »Wer ist dort?« rief der Hauswirt mit lauter, ärgerlicher Stimme. »Wir«, antwortete es dumpf hinter dem Fenster. »Nun, was wollt ihr noch?« »Lass uns rein, um Christi willen! Wir haben uns verirrt, sind ganz erstarrt.« »Seid ihr viele?« »Nicht viele, nicht viele, 18, im ganzen 18, sagte stammelnd und mit den Zähnen klappernd ein anscheinend ganz erfrorener Mensch hinter der Scheibe. »Ich kann euch nicht einlassen, die ganze Stube ist mit Menschen ausgelegt.« »Lass uns nur ein wenig in die Wärme.« Wer seid ihr denn?« »Fuhrleute.« »Mit oder ohne Fuhrwerk?« »Mit Fuhrwerken, lieber. Fälle führen wir.« »Fälle? Fälle führt ihr? Und da wollt ihr in der Stube übernachten? Was es jetzt für Leute in Russland gibt, schert euch fort!« »Aber was sollen sie tun?« fragte ein Durchreisender, der auf der obersten Pritsche unter einem Bärenpelz lag. »Die Felle herunterwerfen und unter ihnen schlafen, das sollen sie tun!« antwortete der Wirt, schimpfte noch kräftig auf die Fuhrleute und legte sich dann unbeweglich auf den Ofen. Der Reisende, unter dem Bärenpelz, warf dem Wirt im Ton eines sehr energischen Protestes seine Härte vor, aber der würdigte seine Bemerkungen gar keine Antwort. An seiner Statt ließ sich aus einer entfernten Ecke ein kleiner rothaariger Mensch mit einem Spitzbärtchen vernehmen. »Verurteilen Sie den Wirt nicht, bester Herr«, begann er. »Er weiß das aus Erfahrung und hat es ganz richtig gesagt, unter Fällen ist es ungefährlich.« »Wirklich?« entgegnete fragend der Reisende unter der Bärenpelz. »Ganz ungefährlich, und es ist sogar für sie selbst besser, dass sie nicht hereinlässt.« »Warum das?« »Weil sie eine nützliche Lehre erhalten haben, und wenn jetzt jemand hilflos herkommt, findet noch ein Plätzchen.« »Wen soll der Teufel jetzt noch herbringen?« sagte der Pelz. »Hör du«, mischte sich der Wirt ein, »schwatz kein so dummes Zeug. Soll vielleicht der Widersacher jemand herbringen, wo ein solches Heiligtum ist? Siehst du nicht dort das Erlöserbild und das Antlitz der Gottesgebärin?« »Das ist wahr«, bekräftigte der Rothaarige. »Einen erlösten Menschen führt nicht der Teufel, sondern ein Engel geleitet ihn.« »Den habe ich noch nicht gesehen, und weil es mir hier sehr widerwärtig ist, so will ich auch nicht daran glauben, dass mich mein Engel hierher geführt hat«, antwortete der gesprächige Pelz. Der Wirt spuckte bloß wütend aus, aber der Rote erklärte gutmütig, dass der Engelsweg nicht für jeden sichtbar sei und dass nur der ihn begreifen könne, der darin Erfahrung habe. »Sie reden, als ob Sie selbst eine solche Erfahrung hätten«, sagte der Pilz. Ja, ich habe sie. Wollen Sie sagen, dass Sie einen Engel gesehen haben und er Sie geführt hat? Ja, ich habe ihn gesehen und er hat mich geleitet. Scherzen Sie oder machen Sie sich lustig? Gott behüte mich, über eine solche Sache zu scherzen. So haben Sie also wirklich etwas derartiges gesehen? Wie ist Ihnen der Engel erschienen? Bester Herr, es ist eine sehr lange Geschichte. Wissen Sie, es ist entschieden unmöglich, hier einzuschlafen. Sie tun gut, wenn Sie uns jetzt diese Geschichte erzählen. Nun schön. So erzählen Sie bitte. Wir hören Ihnen zu. Warum hocken Sie aber dort auf den Knien? Kommen Sie zu uns her. Wir rücken etwas zusammen. Nein, ich danke Ihnen. Warum soll ich Sie beengen? Und zudem ist es schicklicher, wenn ich Ihnen meine Erzählung auf den Knien berichte. Denn die Sache ist sehr heilig und sogar schrecklich. Nun, wie Sie wollen. Erzählen Sie aber schneller, wie Sie einen Engel sehen konnten und was er mit Ihnen getan hat. Schön, ich beginne. Ende des ersten Kapitels. Gelesen von Schalkmar. Jesus, Jesus, Jesus, Jesus.